Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. 42. Kapitel, 4. Teil. Kenans Gesang von den 10 Säulen. Erhebe dich eilends und schaue die große Abgründe des finsteren Todes. Es ist bezeichnend der Ehebruch hier an der Stelle der 10. zerbrochenen Säule, von welcher zertrümmert die untere Hälfte der Liebe im tiefsten Abgrunde des Todes zerstreuet da liegt. Die obere Hälfte der Gnade jedoch hängt am ehernen, endlosen Bogen des Himmels und wird sich nicht eher hinab zu den Trümmern lassen, bevor nicht der Grund dieser Säule gewaschen wird rein von dem Kote der Schlange. Der Grund ist die Erde, ein sündiges Haus, und der Kot von der Schlange ist aller der Weiber der Tiefe aus Hanoch, gar reizendes Fleisch. Darum wehe der fett nun gewordenen Erde vom Blute der Brüder, die wegen des Fleisches der buhlischen Weiber sich haben gar grausam ermordet und haben getränket die Erde mit ihrem gesegneten Blute. Ich will große Fluten dem Himmel entströmen, bald lassen und töten da alles Fleisch wegen des reizenden Fleisches der Weiber, durch welches verzehret ward all das Gewässer dahier um die 10. der Säulen. O prange nur, prange, du herrliches, reizendes Fleisch aller Weiber, als tückvollster Kinder des Drachen. O prange, du lockende Speise der Würmer des Pfuhles, du Ekelgeruch meiner Ehre. Du badest und waschest dich täglich im feinsten Wasser, bereitet aus allerlei Kräutern und Würzen und schmierest die Haut mit den feinsten Ölen, damit du noch reizender und noch anziehender wirst, zu verführen die Kinder des ewigen heiligen Vaters. Es liege daher dir ein ewiger Fluch auf dem Nacken, das sage ich, Jehova, Gott, der Allmächtige, Ewige, dir werd ich bald, oh gar bald, ein solch Bad zubereiten, in welchem dich ewig zu baden und schmieren du wohl zur Genüge wirst haben. Und wie das geschehen wird, höre zu, Kenan, will ich eben jetzt zeigen dir ganz wohl erleuchtet vom Lichte der Gnade des ewigen heiligen Vaters. Darum sollst du erheben dich auf deiner ganz auch erloschenen Säule und schauen hinab in die Tiefe, allwo du ersehen wirst, was da geschehen wird, hör in der Bälde. Und höret, ihr Väter und Kinder, ich habe alsbald mich erhoben und schaute hochstaunenden Blickes hinab in die Tiefe des Todes und sah da gar bald mächtige Scharen von unseren Kindern, die heiligen Berge verlassend, hinab zu den Töchtern der Menschen, froh eilen und dort sich mit selben vereinen und zeugen gar Kinder als kräftige Söhne und reizende Töchter mit ihnen und sah die Söhne zu Herrschern dann werden und grausam als solche dann töten und schlachten und morden die ärmlichen, hilflosen Kinder der Menschen. Da flossen denn Ströme vom Blute der Brüder und Kinder der Menschen, und höret, die Ströme des schuldlos vergossenen Blutes, die schrien gewaltig um Rache empor zu den ehernen Bogen des Himmels. Da riss denn der Himmel inmitten entzwei, und dem leuchtenden Risse entschwebte ein Engel gar eiligen Fluges hinab zu der Liebe des Lamech und sagte zu selben: So richte denn, Noah, wie lang schon der Herr dir hat treulich befohlen, den Kasten der Gnade, und tue alsbald dich in denselben verwahren mit all dem, was dir hier der Herr hat befohlen. Denn siehe, schon brennet die fluchschwere Erde an zahllosen Punkten, erzündet von richtendem Zorne des ewigen Gottes. Das klagende Blut hat jedoch, wie du siehst, nun gewaltig die Gnade des Himmels erschüttert. Daher hat der Heilige Vater beschlossen, die Erde vom Fluche zu waschen und düngen dieselbe dadurch für ein besseres Geschlecht, das da ehestens entsteigen wird, dir, seinem einzig noch treu wohlverbliebenen Noah. Und seht, ihr lieblichen Väter, und ihr auch, uns liebende Kinder, als solches geredet in eiliger Sprache zur Liebe des Lamech, der leuchtende Engel nun hat, hört, da barsten auf einmal die ehernen Wogen des Himmels, und aus den weit gähnenden Klüften und feurigen Rissen desselben entstürzten gar bald die gewaltigsten Ströme von Fluten des dampfenden Wassers, als Gnade des ewigen, heiligen Vaters zur Löschung des Feuers und einstigen Tilgung der Schuld von der sündigen Erde. Und als nun die Fluten die Tiefen der Erde zu füllen anfingen, da sah ich zahllose Geschlechter den Tiefen entsteigen und wehklagend suchen die Höhen der Berge. Ich sahe die reizendsten Weiber als Töchter der Menschen von weißestem Fleische gar ängstlich erklimmen, mit blutigen Fingern und Händen ermattet die schroffesten Spitzen der Felsen und ringen auf schwindelnden Höhen die blutenden Hände empor zu den klaffenden Spalten des feurigen Himmels und schreien mit lautesten, schmerzvollsten Stimmen um Trost und um Hilfe. Doch all dies Geschrei war vergebens. Und mitten den Fluten, die stets nur gewaltiger stürzten den klaffenden, glühenden Spalten des ehernen Himmels entlang, stießen feurige, wirbelnde Winde die zartesten Kinder der Menschen, sie brennend und segnend, sie brennend und sengend, gewaltsam von denen so mühsam erklommenen felsigen Spitzen der Berge hinab in die tobenden Fluten als klagende Speise des Todes. Und höret, die feurigen Winde, sobald sie entweset gar grauenhaft, hatten bald hier und bald dort eine schützende Spitze der Berge vom zartesten, weißesten, reizenden Fleische, die tobten und riefen, gar schauerlich, höhnend, da bade und wasche und schmiere dich, schändlich lockende Speise des Teufels und seiner Gehilfen, und schmücke dich wohl in den duftenden Armen des ewigen Todes und nehme den Lohn deiner rastlosen Mühen, durch welche gefallen sind all die Geschlechter der Erde, von Adam, dem Ersten hin, bis zu dem letzten Bewohner der fluchschweren Erde, und gehe den tödlichen Weg alles reizenden Fleisches. Und höret, so riefen die tobenden, feurigen Winde, so oft sie entweset, da hatten bald eine, bald wieder die andere schützende Spitze der mühevoll erklommenen Höhe und Steilen der Berge. Doch nicht gar zu lange, hört, dauerte dieses so schaurige Würgen und Morden des sündigen Fleisches der üppigsten Weiber und aller durch ihre verführende List arg betrogenen und so gefallenen Söhne der Erde und Kinder des Himmels. Denn bald sah ich Fluten und Wogen, gar große Gewässer, ganz über die höchsten Steinspitzen der Berge, und war außer mir kein lebendiges Wesen zu sehen und auch nichts zu hören, als nur die an meine matt leuchtende Säule sich drängenden Wogen des neu nun entstandenen großen Gewässers. Ich war schon gewohnt durch die neun vorhergehenden Fälle, sobald die Gewässer erfüllt schon hatten die endlosen Tiefen des Todes, zu sehen, als bald eine glänzende Säule schon stehend erhaben hell über der wogende Fläche der Fluten, und wenn schon denn früher die Säule, so wie bei der neunten, nicht also gleich vollends als solche zu schauen dem forschenden Auge des Kennern sich bot, doch es währte nicht lange. Da war schon der Lamech auf selber dem Himmel entstiegen, gebietend zu sehen. Doch jetzt, höret, wollte sich keine der Säulen mehr zeigen. Ich harrte gar lange und staunte nicht wenig, als ich statt der Säule den Kasten der Gnade auf friedlichen Wogen daherschwimmen sah. Und als selber die Stelle erreichet wohl hatte, auf welcher dann früher die finstere Säule zu fühlen sich mir blinden Seher darbot, hört, da wichen die stürmenden Wogen zurück und der Kasten der Gnade blieb stehen, auf einer gar großen, den Wässern entstiegenen, lieblich nun schimmernden Säule. Und als nun der glänzende Kasten der Gnade so gänzlich befreit von allen den wogenden Fluten und Wassern nun war, hört, da wurde geöffnet am Dache desselben ein blitzendes Fenster, durch welches alsbald sanfte Tauben gar munteren Fluges enteilten und weit über Wogen und Fluten hinflogen. Doch nicht gar zu lange verweilten sie über den Fluten, so hin und her fliegend, die munteren Tauben, denn außer der Säule des Kastens der Gnade war nichts als nur Woge an Woge sich drängen zu sehen. Und da sie nichts fanden, die munteren Segler der Lüfte, wo selbst sie nach länger anhaltendem Fluge wohl können sich nieder zur nötigen Ruhe denn setzen, so flogen sie schnelle denn wieder dem Kasten der Gnade hinzu, suchten emsig das blinzende Fenster und flogen durch selbes gar eilig hinein in den Kasten der Gnade. Und als nun das blitzende Fenster denn wieder verschlossen da wurde, so fingen alsbald, hört, gar heftige, feurige Winde nach allen erdenklichen Richtungen endlos weit über die ewig mir scheinende Fläche der wogenden große Gewässer zu wehen an. Der wogenden Fläche nun fingen durch dieses so heftige Wehen der feurigen Winde gar mächtige Massen von Wolken an, so schnell wie die Blitze gar her zu entsteigen. Es währte dies mächtige Toben der Winde nicht lange, als bald sich schon hier und da über dem Spiegel der Wässer hochragende Spitze der Berge zu zeigen anfingen. Ja, Meere darunter sogar gleich zu grünen begannen und sahen bald niedlichen Gärtchen wohl ähnlich. Und höret, als solches sich zeigte dem forschenden, fröhlichen Auge des Kähnern, da blitzte dann wieder das Fenster sich öffnend am Dache des Kastens der Gnade, durch welches gar bald wieder Tauben sich eiligen Fluges erhoben und flogen gar munter alsbald zu den grün schon gewordenen Spitzen der Berge, umflogen dieselben in heiteren Kreisen nach lieblichen Weisen und weilten recht lange auf frisch schon gewachsenen Zweigen sich wiegend und schaukelnd, da selbst, doch nach längerem Weilen, verließen sie wieder dieselben und kehrten, nun reichlich beladen, mit grünenden Zweiglein, denn wieder sogleich in den harrenden Kasten der Gnade zurück. Und nun höret und sehet, als solches Geschehen denn eilends nun war, da begannen die Fluten gar schnelle zu sinken, und Berge und liebliche Felder mit fruchtbarer Erde entstiegen gar wundersam eiligst der sinkende Fläche der Wässer und grünten alsbald von den schwärmenden, von den wärmenden Strahlen der Sonne belebet zu lieblichen Wiesen und Fluren und fruchtvollen, üppigsten Gärten. Und da an der Stelle der Säule, o höret, da wuchs gar so wundersam Land um die Säule stets höher und höher, bis endlich der Kasten der Gnade selbst ganz auf hergrünender Erde zu ruhen kam. Sehet, da blitzt du nun wieder das Fenster am Dache des Kastens der Gnade und eine gar reichliche Menge der muntersten Tauben enteilte in kreisender Schnelle demselben und kehrte nach längerem Harren wohl nimmer zum offenen Fenster am Dache des Kastens der Gnade zurück. Da gewahrte der Noah als Liebe des Lamech im Kasten der Gnade das gänzliche Fallen der Fluten und fing an zu öffnen die Pforten desselben und ließ aus demselben froh wandeln, denn all die verwahrten Geschlechter der Erde und nach auch seine Kinder und Weiber. Und als nun erreichet sie hatten mit bebendem Herzen und zitternden Füßen die grünende Erde, da fielen sie nieder zur Erde und dankten und priesen dann im Angesichte des leuchtenden, offenen Kastens der Gnade den Herrn als den einzig erbarmenden Retter aus solchen verdienten Gerichten des Zornes des ewigen heiligen Gottes. Als solches gar lange verrichtet sie hatten voll Dank und voll Liebe zum heiligen ewigen Vater, da kam denn gar eilends geflogen ein leuchtender Engel und brachte dem Noah die fröhliche Botschaft vom über und überher leuchtenden Himmel, um welchen ein farbiger Bogen sich schlang. Und hört, so sprach der leuchtende Engel: Hör, Noah, du einziges Band meiner Liebe, aus dir will ich wecken den Samen des Lebens, der einst, der gar mächtig dem Tode die zahllos verschlungenen Beute entreißen wohl wird. Denn mich dauert des Fleisches da unter den hart nun gefesteten Fluten der Sünde. Darum will ich senden, der einst einen mächtigen Retter und nimmer die bebende Erde mit solchen Gerichte heimsuchen. Der farbige Bogen soll allzeit verkünden den Völkern, dass ich solches nimmer der Erde will bringen, ja, bis an das Ende der Zeiten. Was dann wird geschehen, das weiß ich, der ewige Vater alleine. Und höret, ihr lieblichen Väter und ihr auch uns liebende Kinder, so hab ich all dieses gesehen und treulich gehöret, und wie ich's vernommen, so hab ich's euch wahrlich nun wieder gegeben, und weiter war nichts mir zu schauen gegeben. Und was ich gesehen, das deutet ihr weisesten Väter und Kinder voll Liebe, denn mir ist verborgen der Sinn solcher seltenen Träume aus Gott. Ende dieses Kapitels.